Erster, das Herz des Königs ist wie Wasser in Gottes Hand. Er lenkt es, wohin er will. Zweiter, ein Mensch denkt oft, sein Weg ist richtig. Aber Gott prüft die Herzen. Dritter, Gott möchte lieber, dass Menschen gut handeln. Das ist besser als Opfer. Vierter, stolze Augen und ein stolzes Herz sind falsch. Das ist Sünde. Fünfter, wer fleißig plant, wird reich. Wer aber zu schnell handelt, wird arm. Sechster, Reichtum durch Lügen hält nicht lange. Er führt zum Tod. Siebter, böse Menschen zerstören sich selbst durch Gewalt. Sie wollen nicht das Richtige tun. Achter, ein schuldiger Mensch geht krumme Wege. Ein ehrlicher Mensch handelt richtig. Neunter, es ist besser, allein auf dem Dach zu wohnen. Ein Haus mit Streit ist schlimm. Zehnter, ein böser Mensch will nur Schlechtes tun. Er hilft seinem Nachbarn nicht. Elfter, wenn man den Spötter bestraft, lernt der Unwissende. Ein weiser Mensch lernt durch Worte. Zwölfter, Gott sieht das Haus der Bösen. Er stürzt sie ins Unglück. Dreizehnter, wer nicht auf die Armen hört, bekommt selbst keine Hilfe. Vierzehnter, ein heimliches Geschenk beruhigt den Zorn. Es stoppt große Wut. Fünfzehnter, ein guter Mensch freut sich über das Richtige. Böse Menschen haben Angst davor. Sechzehnter, wer den klugen Weg verlässt, wird bald sterben. Siebzehnter, wer nur Vergnügen und Wein liebt, wird arm. Er wird nicht reich. Achtzehnter, der böse Mensch bekommt die Strafe für den guten Menschen. Neunzehnter, es ist besser, in der Wüste zu leben. Das ist besser als Streit. Zwanzigster, ein weiser Mensch spart wertvolle Dinge. Ein dummer Mensch verschwendet alles. 21. Wer versucht, gut und freundlich zu sein, findet das Leben. Er bekommt Ehre. 22. Ein weiser Mann kann eine starke Stadt besiegen. Er zerstört ihren Schutz. 23. Wer vorsichtig spricht, schützt sein Leben. Er vermeidet Gefahren. 24. Ein stolzer Mensch heißt Spötter. Er handelt mit zu viel Stolz. 25. Ein fauler Mensch stirbt an seinen Wünschen. Er will nicht arbeiten. 26. Der Faule will den ganzen Tag Dinge haben. Der gute Mensch gibt gerne. 27. Gott hasst die Opfer von bösen Menschen. Besonders bei bösen Plänen. 28. Ein Zeuge, der lügt, wird untergehen. Wer die Wahrheit sagt, darf reden. 29. Ein böser Mensch macht ein hartes Gesicht. Ein guter Mensch geht seinen Weg sicher. 30. Keine Weisheit und kein Plan helfen gegen Gott. 31. Mann bereitet das Pferd für den Krieg vor. Aber Gott gibt den Sieg.